Erster ein Tag von Jahwe kommt. Dann wird die Beute in der Stadt verteilt. Zweiter, ich werde alle Völker gegen Jerusalem sammeln. Die Stadt wird erobert. Die Häuser werden leer gemacht. Die Frauen werden schlecht behandelt. Die Hälfte der Stadt geht in Gefangenschaft. Der Rest der Menschen bleibt in der Stadt. Dritter, aber Jahwe wird kommen. Er wird gegen diese Völker kämpfen. Er kämpft wie früher an einem Kampftag. Vierter, an diesem Tag steht Jahwe auf dem Ölberg. Der Ölberg ist östlich von Jerusalem. Der Berg wird sich teilen. Eine Hälfte geht nach Norden, die andere nach Süden. Es wird ein sehr großes Tal geben. Fünfter, ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Das Tal geht bis nach Asal. Ihr werdet fliehen wie früher. Damals floht ihr vor einem Erdbeben. Das war zur Zeit von König Usia in Juda. Aber Jahwe, mein Gott, wird kommen. Alle heiligen Menschen sind bei ihm. Sechster, an diesem Tag gibt es keine Hitze. Es gibt auch keine Kälte und keinen Frost. Siebter, es wird ein besonderer Tag sein. Jahwe kennt diesen Tag. Es gibt keinen Wechsel von Tag und Nacht. Auch am Abend wird es hell sein. Achter, an diesem Tag fließt frisches Wasser aus Jerusalem. Die Hälfte fließt zum östlichen Meer. Die andere Hälfte fließt zum westlichen Meer. Das passiert im Sommer und im Winter. Neunter, Jahwe wird König über das ganze Land sein. An diesem Tag ist Jahwe der Eine. Sein Name ist der Eine. Zehnter, das ganze Land wird flach wie eine Ebene. Das ist von Geba bis Rimmen im Süden von Jerusalem. Aber Jerusalem wird hoch sein. Es bleibt an seinem Platz. Das ist vom Benjamintor bis zum alten Tor. Es ist auch vom Turm Hananel bis zu den Königskeltern. Elfter, die Menschen werden dort wohnen. Es gibt keinen Fluch mehr. Jerusalem wird sicher sein. Es gibt keine Gefahr mehr. Zwölfter, Jahwe wird die Völker bestrafen. Diese Völker kämpften gegen Jerusalem. Ihr Fleisch wird faul, wenn sie stehen. Ihre Augen werden faul in den Höhlen. Ihre Zunge wird faul im Mund. 13. An diesem Tag kommt große Verwirrung von Jahwe. Sie werden sich gegenseitig angreifen. Jeder kämpft gegen den anderen. 14. Auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Dann wird der Reichtum gesammelt. Es gibt viel Gold, Silber und Kleider. Das kommt von allen Völkern ringsum. 15. Die gleiche Krankheit trifft die Tiere. Pferde, Maultiere, Kamele und Esel. Alle Tiere in den Lagern werden krank. 16. Manche Menschen bleiben übrig. Sie kommen von den Völkern, die gegen Jerusalem kämpften. Sie werden jedes Jahr nach Jerusalem gehen. Dort werden sie König Jahwe ehren. Sie werden das Laubhüttenfest feiern. 17. Wenn ein Volk nicht nach Jerusalem geht. Wenn sie König Jahwe nicht ehren. Dann wird es in ihrem Land keinen Regen geben. 18. Wenn das Volk Ägypten nicht kommt. Wenn sie nicht nach Jerusalem gehen. Dann wird Jahwe sie bestrafen. Das ist die Strafe für Völker, die das Laubhüttenfest nicht feiern. 19. Das ist die Strafe für Ägypten. Es ist auch die Strafe für alle Völker. Sie feiern das Laubhüttenfest nicht. 20. An diesem Tag steht auf den Pferdeglocken, Jahwe ist heilig. Die Töpfe im Tempel Jahwes werden groß sein. Sie sind so groß wie die Schalen am Altar. 21. Jeder Topf in Jerusalem und Juda ist für Jahwe heilig. Alle, die opfern wollen, kommen. Sie nehmen die Töpfe und kochen das Opferfleisch darin. An diesem Tag gibt es keine Händler mehr im Tempel Jahwes.